Ich möchte sagen, was man sagen muss. Reden über das Übel und den Frust. Verbote und soziale Ungerechtigkeit. Wo ist die Freiheit in dieser Zeit?